Künstler in Not. Aufmerksam lief Polizeihund Chase auf und ab. Es ist heute wirklich sehr ruhig am Strand. Ja, das stimmt. Wahrscheinlich bereiten sich alle auf die Kunstausstellung vor. Die Ausstellung war eine Idee von Bürgermeisterin Gutherz gewesen. Ich male extra was Kaltes, um mich bei der Hitze abzukühlen. Rockys Bild zeigte einen Schneemann. Und gleich neben dem kleinen Mischling richtete Marshall gerade seine Wasserdüsen auf eine Zeichnung. Allerdings waren die Düsen mit Farbe gefüllt. Ich nenne das Bild Marshalls bunter Badespaß. Das ist wirklich sehr schön bunt. Erkennen konnte man allerdings nur bunte Kleckse. Rocky sah Chase an. Sag mal, machst du auch etwas für die Kunstausstellung? Nein, ich habe Rettungsdienst. Und außerdem, ich male nicht besonders gut. Ha? Achtung! Eine Frisbee-Scheibe kam angeflogen. Ich fange sie ab! Chase flitzte hinterher, sprang in die Luft und erwischte die Scheibe im letzten Moment, bevor sie zwei spielende Kinder traf. Ich finde, du bist ein Künstler im Fangen, Chase. Der kleine Polizeihund war so tief im Sand gelandet, dass man die Umrisse seines Körpers erkennen konnte. Ich nenne mein Kunstwerk Chase macht Platsch. Auf der Brücke am Hafen standen bereits jede Menge Staffeleien mit den schönsten Bildern. Und Bürgermeisterin Gutherz war sehr zufrieden. Ich habe das Gefühl, das wird die allerbeste Kunstausstellung, die wir jemals hatten. Das haben wir gemalt. Stolz hielten Julia und Julius ihre Werke hoch. Oh, da waren aber Fingerfarbenmeister am Werk. Oh, und das sind bestimmt wunderschöne Edelsteine. Nein, das sind Schneeflocken. Ja, natürlich. Oh, das sieht man doch. Dann hoffen wir mal, dass sie bei dieser Wärme nicht schmelzen. Auch der kleine Alex war natürlich dabei. Und ich habe ein Bild von einem Schwein gemacht. Aus getrockneten Bohnen und Mais. Den sich Henrietta gut schmecken ließ. Sowas? Jetzt sieht's aus wie ein Auto. Ja, tatsächlich. Du hast recht. Oh, meine Henrietta, mein allerliebstes Lieblingshühnchen, ist ein großes Talent. Doch nun tauchte François, der Cousin von Captain Tollpatsch, auf der Brücke auf und zog einen kleinen, verhüllten Handwagen hinter sich her. Wenn Sie bitte Platz machen würden für ein ganz besonderes Kunstwerk. Oh, François, was ist das denn? Das ist das allererste Kunstwerk auf der Welt, das nur aus Quallenmarmelade gebaut wurde. François hob sein Kunstwerk vom Handwagen und stellte es an den Rand der Brücke. Niemand bemerkte, dass die Marmelade tropfte und die Tropfen ins Meer flossen. Die Ausstellung wird gleich eröffnet. Ihr müsst eure Kunstwerke schnell fertigstellen. Mein Meisterwerk ist fertig. Ich muss nichts mehr machen. Es ist unglaublich. Die Möwen sind auch schon sehr gespannt auf ihr Kunstwerk. Neugierig betrachtete Bäuerin Yumi das verhüllte Werk, um das jede Menge Möwen herumflogen. Dann werde ich weder euch noch die Möwen länger auf die Folter spannen. Man bewundere die allerschönste Quallenmarmeladenskulptur aller Zeiten von... Mir! Mit einem Ruck zog François das Tuch herunter. Und zum Vorschein kam... Ist auf jeden Fall mal was anderes. Eine lebensgroße, rosafarbene Skulptur, die aussah wie er selbst. Oh, François, Vorsicht! Kleine Fische sprangen aus dem Wasser und bissen kleine Stücke von der Skulptur ab, bevor sie wieder im Meer landeten. Seht ihr, sogar die Fische lieben meine fantastische Skulptur. Walrösche etwa auch? Achtung, Walli kommt! Begeistert tapste das Walross auf die Skulptur zu. Nein, nein, nein! Wehe, Walli! Walli ließ sich ins Wasser fallen. Vorbei an den Fischen, von denen immer mehr aus dem Wasser sprangen. Das ist wie ein Aquarium in der Luft. Weg mit euch. Doch Herr Pfeffer, der Restaurantbesitzer, horchte auf. Hört ihr das komische Geräusch? Oh, seht doch da unten! Einer der Stützpfeiler der Brücke war von der rosafarbenen Quallenmarmelade überzogen. Und darauf hockten jede Menge Krabben und nagten an dem Pfeiler herum, der immer dünner wurde. Schnell, alle runter von der Wolke! Doch da brach der Pfeiler bereits durch und ein Teil der Brücke knickte weg. Nein, bitte nicht! Aber François dachte nur an seine Skulptur. Ein Stückchen weiter war Marshall dagegen nur mit seinem Bild beschäftigt. Bist du fertig? Die Kunstausstellung wird gleich eröffnet. Oder auch nicht! Der kleine Feuerwehrhund starrte auf die Brücke, die eben noch gerade gewesen war, jetzt aber sehr schief aussah. Chase! Der stand bereits neben Captain Tollpatsch, der durch sein Fernglas schaute. Was sehen Sie, Captain Tollpatsch? Eine Brücke, die schon bald zusammenbricht. Oh nein, wir müssen Ryder anrufen. Ryder putzte in der Strandzentrale die Fenster, als sein Pawpad sich meldete. Ryder, die Brücke bricht zusammen und dann fallen alle ins Wasser. Wir kommen sofort. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Strandzentrale. Ryder braucht uns. Die Fellfreunde sausten los. Allerdings vergaß Marshall, seine Farbdüsen auszuschalten und war im Nu von Kopf bis Fuß mit grüner Farbe überzogen. Und diese Kunst heißt Marshall in Grün. Alle sprangen in den Fahrstuhl, der sie hinauf in die Strandzentrale brachte. Als sie oben ankamen, steckten alle in ihren Einsatzanzügen. Und Marshall sah wieder aus wie ein Dalmatiner. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Captain Ryder. Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Einer der Brückenpfeiler ist abgebrochen und die ganze Brücke kann zusammenbrechen. Wir müssen alle sicher an Land bringen und die Brücke reparieren. Für diesen Einsatz brauche ich Chase. Deine Seilwinde wird uns dabei helfen, alle Leute von der Brücke runterzuholen. Das ist ein Fall für Chase. Rubble? Wir brauchen dich und deinen Unterwasserbagger, damit du einen neuen Pfeiler aufstellen kannst. Ich bring dir einen mit dem Sea Patroller. Rubble ist der Retter! Und Rocky? Du musst mit deinem Unterwasserschweißgerät den Pfeiler an der Brücke festmachen. Mit meiner Tauchausrüstung werde ich nicht nass. Also, Rocky rockt! Alles klar! Die Helfer auf vier Pfoten legen los! Die Plattform, auf der sie standen, senkte sich ab und brachte sie an Bord des Sea Patrollers. Motor starten, Robohund! Die Fellfreunde sprangen auf ihre Plätze und los ging es. Der Robohund, der am Steuer saß, betätigte einige Knöpfe. Sofort begann sich der Boden rund um die Strandzentrale zu drehen. Und der Schwimmbagger, das Polizeiboot und der Unterwasser-LKW rollten in den Bauch des Schiffes. Robohund, wir stechen in See. Der Steg vor ihnen öffnete sich und gab den Weg frei, hinaus aufs offene Meer. Auf der Brücke versuchten unterdessen alle nicht abzurutschen. Gut festhalten, hört ihr? Oh, oh! Die Bürgermeisterin erwischte gerade noch den Arm des kleinen Alex. Keine Angst, du fällst nicht. Ich hab dich. Hilfe ist unterwegs. Der Sea Patroller näherte sich der Brücke und die Rampe vorn am Bug öffnete sich. Ryder lief zu seinem Quad, das nicht nur an Land, sondern auch auf dem Wasser fahren konnte, und sprang hinauf. Unter den dicken schwarzen Reifen erschienen Kufen und wenig später raste er auch schon über die Wellen. Ryder! Dicht gefolgt von Chase in seinem Polizeiboot. Die beiden fuhren direkt auf die Brücke zu und dann geradewegs auf den Strand. Wuff, Megafon! Keine Sorge, alles wird gut. Wir wissen schon genau, wie wir euch sicher ans Ufer zurückbringen. Gut, wir brauchen deine Seilwinde. Ei, ei, Captain Ryder. Wuff, Seilwinde. Sofort schnappte sich Ryder das Seil und kroch damit vorsichtig die schiefe Brücke hinunter, die mittlerweile eher an eine Rutsche erinnerte. Ich brauche nur irgendetwas Stabiles, um sie festzumachen. Ah, das müsste gehen. Gesichert! Ryder hatte den Haken der Seilwinde an einem eisernen Griff befestigt. Das ist gut. So, und jetzt haltet euch alle an dem Seil fest und zieht euch rauf. Julia und Julius umklammerten ihre Bilder. Mit beiden Händen. Ich hebe das für euch auf. Im Nu waren die Kinder in Sicherheit. Dann auch Alex, Yumi und Herr Pfeffer. Fehlte nur noch die Bürgermeisterin. Oh, Ryder, ihr habt uns wieder gerettet. Aber ich habe Henriette aus den Augen verloren. Ich weiß nicht, wo sie ist. Oh. Das Huhn saß auf ihrem Kopf. So weit war sie gar nicht weg. Juhu! Alle waren erleichtert. Alle sind wieder an Land. Einer fehlt noch. Genau, François, der seine Skulptur umklammerte. Schnell ließ sich Ryder zu ihm hinunter auf die schiefe Brücke. Gehen wir, François. Es ist zu gefährlich hier. Du willst, dass ich mein Kunstwerk im Stich lasse? Niemals! Es ist schwer, ich weiß. Aber sie sind uns nun mal wichtiger als die Skulptur. Du hast keine Vorstellung, wie lange ich dafür gebraucht habe. Ich lasse mein Werk nicht im Stich. Wie wieder rutschte die Brücke ein Stück ab. Oh, wir müssen wirklich runter von der Brücke. Bitte ziehen Sie wenigstens die Rettungsweste an. Dann müssen wir es eben mit Ihnen darauf reparieren. Danke, Reiter. François zog die Weste an. Na schön. Es geht los, Fellfreunde. Reparieren wir die Brücke. Sofort startete Rubble seinen Unterwasserbagger und fuhr über die Rampe ins Wasser. Dann tauchte er ab, dicht gefolgt von Rocky in seinem Unterwasser-LKW. Ryder, wir sehen den zerbrochenen Pfeiler. Der Stützpfeiler lag auf dem Meeresgrund. Die Krabben sind schuld. Sie haben ihn angeknabbert. Wir müssen ihn sofort austauschen. Rubble, du schaffst den zerbrochenen Pfeiler weg. Wird gemacht. Rubble fuhr die große Schaufel seines Baggers aus. Aber es gab ein Problem. Der Pfeiler ist ganz schön glitschig. Er ist mit Quallenmarmelade vollgeschmiert. Glücklicherweise bestand die Schaufel von Rubbles Bagger aus zwei Teilen. Er trennte sie voneinander, packte den Pfeiler nun von zwei Seiten und zog ihn weg. Ich brauche den neuen Pfeiler. Sehr gut. Neuer Pfeiler kommt. Der Pfeiler befand sich an Bord des Sea Patrollers und wurde nun ins Wasser gelassen. Ich hab ihn! Super! Und jetzt aufgepasst! Robohund hebt die Brücke an! Mit Hilfe eines großen Krans, an dessen Ende ein Haken hing, gelang es dem Robohund, die Brücke wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Stell den Pfeiler auf! Vorsichtig hob Rubble den Pfeiler nun an und brachte ihn in die richtige Position. Ja, passt wie angegossen. Alles klar, ich bin dran. Rocky kam mit einer breiten Halterung angeschwommen. Schweißgerät. Dann machte er sich an die Arbeit und bald war der Pfosten fest. Rocky hat die Halterung befestigt. Die Brücke ist repariert. Danke, Ryder. Wir können dann jetzt wohl. Oh, oh. Oder auch nicht. Was ist das? Hilfe! Ein großer Wal streckte seinen Kopf aus dem Wasser. Liebes, braves Fischlein, ich meine Säugetier. Aber der Wal schleckte mit seiner langen Zunge über die Skulptur. Nein, bitte nicht, geh wieder schwimmen. Bitte, bitte, bitte. Ich verstehe, der Wal will die Quallenmarmelade haben. Genauso wie die Fische. Und die Krabben auch. Es ging gar nicht um den Pfeiler. Sie wollten nur die Marmelade haben. Die schmeckte dem Wal so gut, dass er seinen Kopf gegen die Brücke stieß. Nein! Meine Skulptur! Die lag bereits im Wasser. Sofort sprang François hinterher. Fellfreunde, kommt zum Sea Patroller. Wir müssen François helfen. Schnell ließ der Robohund den Kran ein zweites Mal herunter. Festhalten, François! Wir können sie genauso hochheben wie vorhin die Brücke. Genau das taten sie auch. Und schon bald baumelte François in der Luft. Ich halte mich mit den Enden fest und mit den Füßen meine Skulptur. Tut mir leid, aber die Skulptur lassen Sie besser los. Die Meerestiere wollen noch immer davon naschen. Soll das etwa heißen, mein Kunstwerk ist nichts weiter als ein riesengroßer Appen mit Fischfutter? Die Skulptur ist schön geworden, aber... Es ist meine Schuld. Nun denn, deine Schönheit wird nur von einem übertroffen. Deinem köstlichen Geschmack. Auf Wiedersehen! Schweren Herzens ließ François los. Und kaum hatte er das getan, sprang der Wal auch schon aus dem Wasser. Guten Appetit, meine fischigen Freunde! Und verspeiste die Skulptur mit einem einzigen Haps. Kaum hatte François wieder festen Boden unter den Füßen, lief er geradewegs zu einer freien Staffelei hinüber und Ryder zu Bürgermeisterin Gutherz. Die Brücke ist repariert, François ist gerettet. Die Kunstausstellung kann eröffnet werden. Oh, Ryder, ihr wart mal wieder ganz toll. Danke, Paw Patrol, ihr seid die Besten. Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Doch Rocky ließ François nicht aus den Augen. Tut mir leid, dass Sie Ihre Skulptur verloren haben. Die Fische waren froh. Und wie jeder großartige Künstler probiere ich schon etwas Neues aus. Mit Honig. Mit Honig? Das duftet ziemlich gut. Mögen Bären nicht Honig? Ja, aber am Strand gibt es keine Bären. Dafür aber in den Bergen, nicht weit entfernt von der Abenteuerbucht. Und einer von ihnen hatte den Honig bereits gewittert und lief nun los.